Then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, spark your lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking about Chi-Town. Do you think about me now and then? Eins live. Bye. 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, genau. Das ist unsere Telefonnummer. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt Schweigen. Ich möchte gerne mit euch über das Schweigen sprechen. Vielleicht schweigt ihr aus Hass oder aus einem Schock heraus. Oder vielleicht schweigt ihr, um eine eigene oder eine fremde Schuld zu verheimlichen oder zu verdecken, zu vertuschen. Oder vielleicht hat euer Partner schon mal, um euch zu ärgern, um euch zu strafen, sehr lange mit euch geschwiegen und also euch gegenüber geschwiegen, das heißt nicht mit euch gesprochen, was ja manchmal eine arge Psychofolter sein kann. Das Thema heißt Schweigen. Wer gerne mit mir über das Schweigen sprechen will, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin, ich freue mich, dass sie da ist, heißt Marie und Marie ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Marie. Hallo Domian, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, genau. Und zwar möchte ich ganz gerne mitteilen, was passieren kann, wenn lange geschwiegen wird. Mhm. Und zwar bin ich seit 30 Jahren verheiratet. 30? Ja. Ja. Und habe vor 3 Jahren erfahren, dass mein Mann schwul ist, womit ich eigentlich kein Problem habe. Nur, damit hast du kein Problem? Kurz mal zwischengefragt. Nein, nee. Also ich habe... Ich kenne viele homosexuelle Männer und in meinem Umfeld und also für mich ist das jetzt nichts wirklich dramatisch Schlimmes. Also ich kann damit umgehen. Ich finde ja gerade uns Frauen gegenüber die Männer häufig netter als heterosexuelle Männer. Durchaus, aber wenn der eigene Mann schwul plötzlich wird, ist das ja doch eine andere Kategorie. Ja, genau. Also es ist und das ist für ihn besonders schlimm, weil er ist vor 3 Jahren mit der Wahrheit zu mir gekommen, weil er sich infiziert hat. Mhm. Und nicht nur infiziert hat, sondern die Erkrankung ist ausgebrochen. Also HIV. Er ist also wirklich AIDS-krank. Mhm. Ist ganz schwer krank gewesen, also mit allem, was dazugehört. Ja, es ist so, dass heutzutage die Erkrankung halt als solche gilt und dass die Ehefrau, in diesem Fall ich, gezwungen war, dann halt einen Test machen zu lassen. Und ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen, weil bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass er schwul ist. Ich habe mehrfach ihn darauf angesprochen, weil wir also zwar einen Sohn haben, aber... Lass mich mal fragen, Marie, um das ein bisschen zeitlich nochmal klar zu machen. Ja. 30 Jahre verheiratet, vor 3 Jahren erfahren, dass er schwul ist. Ja. Wann hast du erfahren, dass er HIV-positiv ist? Vor 3 Jahren. Auch vor 3 Jahren? Ja. Hat er das in einem Aufwasch dir gesagt? Ja. Ja. Also ich habe zwischendurch immer gefragt, weil wir also schon, oder weil er seit 23 Jahren eigentlich kein Interesse mehr an mir hat. Ach so. Und er hat das immer damit begründet, dass er, oder ich habe es mir selber begründet damit, dass er impotent ist. Ja. So, wir reden über das Schweigen. Das heißt, dein Mann hat über viele, viele Jahre sexuellen Kontakt mit Männern gehabt. Ja. Wie viele Jahre? Kann ich dir nicht genau sagen. Hat er nie ehrlich gesagt? Nein. Nee. Und du weißt auch nicht, wie lange er HIV-positiv ist? Ich habe den Arzt gefragt, weil auch da kommt natürlich, man ist ja nicht HIV-positiv und die Krankheit bricht sofort aus. Da ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Und nach dem Krankheitsbild, was er damals gehabt hat vor 3 Jahren, hat mir der Arzt gesagt, also er müsste mindestens 4, 5 Jahre schon infiziert sein. Das heißt aber, während dieser Zeit hattet ihr keinen Geschlechtsverkehr? Nein, schon seit 23 Jahren. Wie du es gerade gesagt hast, ja. Genau. Das heißt, er hat so lange schon geschwiegen. Und er wusste das dann auch schon 3 Jahre, 4 Jahre vorher, bevor er es dir gesagt hat? Ich denke mal nicht. Also er selber ist, also von der Erkrankung her ist er aus allen Wolken gefallen. Das war für ihn also wie aus heiterem Himmel, dass er sich natürlich mit anderen Männern trifft und das Ganze nicht wirklich öffentlich lebt und sich dadurch versteckt. Seiner Mutter nicht ehrlich ist, seinem Bruder nicht ehrlich ist und so weiter. hat ihn das natürlich ausgelöst. Also ich sag mal, wenn ich nicht schweige und dazu stehe, dann hätte ich mich vielleicht in diese Gefahr nicht begeben. Du hast dich dann auch testen lassen. Ja, musste ich. Und ich hoffe, dass du gesund bist. Ich bin okay. Du bist okay, du bist gesund. Ja, ja. Wie geht es deinem Mann heute? Es geht ihm super gut. Mhm. Also er verträgt die Medikamente hervorragend. Und ihr lebt immer noch so zusammen wie früher in einer Wohnung? Wir haben zwei Wohnungen in einem Haus. Ja. Wir verstehen uns sehr gut. Also ich habe auch keine Berührungsängste. Mhm. Ich finde ihn auch als Menschen sehr wertvoll. Das heißt, das hat sich jetzt verändert in eine Freundschaft. Ja. Die Ehe ist eine Freundschaft geworden. Genau. Was natürlich eine wunderbare Entwicklung ist, wenn es so einfach ist und wenn es sich so einfach zeigt. Meistens passieren dann ja Dramen in den Ehen und Familien. Manchmal auch nachvollziehbar. Ja, also es ist schon sehr schwierig. Und ich habe auch Hilfe gesucht. Ich habe mir wirklich professionelle Hilfe gesucht, mhm, über 2 Jahre im Prinzip, um das auch verarbeiten zu können. Denn dieses Schweigen, was ich ja auch mehr oder weniger habe mit mir machen lassen, das kommt ja auch dazu, man lässt das ja auch mit sich machen, ist natürlich, hat Auswirkungen, ganz klar. Das ist interessant, du sagst, das lässt man ja auch mit sich machen. Ja. Das bedeutet, da gab es sicher eine ganze Menge Signale, dass etwas nicht in Ordnung ist. Genau. Und du hast es einfach auch überschwiegen und auch übergegangen. Ich hab's versucht, weil ich aus einer sehr offenen Familie komme, ja, wo immer relativ viel geredet worden ist, und habe mich aber in diese Position reindrängen lassen. Des Schweigens, auch des Stillhaltens. Genau. Mhm. Somit siehst du die Schuld auch bei dir? Jein. Also ich hätte vielleicht eher reagieren müssen. Damals sehe ich schon etwas Schuld, weil ich einfach nicht intensiver nachgehakt habe. Ich habe es einfach wirklich mit mir machen lassen. Und also ich sage dir mal ganz spontan, natürlich hast du recht, dass man das da immer zwei zugehören. Aber natürlich trägt die Hauptschuld dann den Mann, weil er den Mund nicht aufgemacht hat, weil er unehrlich gelebt hat, ja, klar, weil er nicht zu sich gestanden hat und zu seiner Sexualität. Und das macht er heute noch nicht. Also immer noch seine Mutter weiß es immer noch nicht. Mhm. Und auch da ist es so, dass ich... Also ihr spielt immer noch das Ehepaar vor der Mutter? Ja. Wie ist das denn für dich? Käme ich mir auch ein bisschen blöd vor, ja, an deiner Stelle. Also es ist schwierig, aber ich stand immer auf dem Standpunkt, dass ich, dass es nicht meine Aufgabe ist, seiner Familie das Thema zu offenbaren. Da hast du völlig recht, aber immerhin zieht er dich ja mit in die Lüge nach wie vor mit rein, indem er dich instrumentalisiert. Stimmt. Und das ist die Frage, ob das für dich in Ordnung ist. Für mich wäre das nicht in Ordnung. Nein, ist es auch nicht. Und ich habe auch letztens bei meinem Schwager auf den Tisch gehauen und habe also gesagt, passt auf, so und so ist das. Ihr tut immer so, als wäre ich eine Böse, wenn ich mir eine eigene Wohnung oder irgendwas anderes nehme. Aber ich muss hier jetzt einfach mal klaren Tisch machen. Und woraufhin ich dann ziemlich arge Auseinandersetzung mit meinem Mann gehabt habe, weil er mir gesagt hat, das wäre seine Aufgabe und ich hätte ihm nicht die Chance gegeben. Du hättest ihm nicht die Chance gegeben, dass er sich bei seiner Mutter klar darstellt. Ja. Was für ein absurder Quatsch. Ja. Wirklich. Ja. Habt ihr Kinder? Also wir haben einen Sohn. Ja. Weiß der Bescheid? Der weiß Bescheid. Wie alt ist der? Der ist 24. 24. Für den ist das okay? Ein ziemlicher Schock. Mhm. Ziemlicher Schock, weil er einfach sagt, ich musste 21 Jahre alt werden, um meinen Vater kennenzulernen. Und er hat auch im ersten Moment ziemlich viel Aggressionen aufgebaut. Maria, wie hast du das denn aufgefasst, dass er so viele Jahre dich belogen hat? Als dir das wirklich klar wurde und du hast die Jahre auch so Revue passieren lassen? Ganz schwierig. Also ich habe auch ganz viel geweint. Mhm. Habe wirklich darunter gelitten. Aber ja, ich muss immer wieder sagen, er ist oder war die Liebe meines Lebens. Er ist ein fantastischer Mensch sonst. Und ich finde es für ihn sehr bedauerlich, dass er also nicht gelernt hat, offen mit so einer Problematik umzugehen. Denkst du, wenn du an eure ganz frühe Zeit denkst, an die Zeit des Verliebtseins, ja. Kommen dir da manchmal auch Gedanken, Mensch, vielleicht war das alles gar nicht so, wie ich, Marie, mir das eingebildet habe. Vielleicht hat er damals schon einen Kerl im Kopf gehabt. Ja, natürlich. Ja. Und ich weiß, dass wir also wir haben ein Geschäft zusammen aufgebaut, mhm. und ich habe ganz häufig die Gedanken, dass ich auch nur benutzt worden bin als Geschäftsfrau, als Vorzeigefrau, mhm. als hinterher Mutter und so weiter. Aber da sieht man wirklich an deinem Fall, was Schweigen, was langes Schweigen anrichten kann. Ja. Und das ist eben auch das, was mich wirklich sehr betroffen macht, dass man also so lange schweigt, so ein ernstes Thema auch verschweigt. Und wenn jetzt die Krankheit nicht gekommen wäre, dann würden wir wahrscheinlich immer noch darüber schweigen. Ach so, du glaubst, dass die Krankheit, als er die Krankheit erfahren hat, dass das für ihn der Auslöser war, es dir dann endlich zu sagen? Ja, 100%. Ach so. Ja, 100%. Das macht es ja noch schlimmer irgendwo. Das macht ihn ja noch kleiner, dass er erst diese schlimme Erkrankung braucht, um mal endlich die Wahrheit zu sagen. Ja. Ich meine, immerhin hat das dir dann gesagt. Weil ich sonst, also entweder der Arzt hat ganz klar gesagt, entweder er sagt es mir und dass ich also freiwillig diesen Test machen lasse, oder es geht halt über die Ämter, weil du musst, als Ehefrau bist du verpflichtet, abzuklären, ob du auch von dieser gilt ja als solche in Deutschland. Ist das so, dass man als Ehepartner dafür, das ist mir auch neu, habe ich so noch nicht gehört. Ja, ja. In diesen vielen Jahren, als ihr auch keinen sexuellen Kontakt hattet, und das waren ja viele Jahre, wie du gerade gesagt hast, hast du da gedacht, der hat eine andere? Ich habe immer gedacht, er ist impotent. Und zwar hat das einen Grund, dass ich das gedacht habe. Von Anfang an, das hast du gerade ja schon gesagt, aber ganz von Anfang an hast du auch gedacht, er ist impotent? Ja. Als das nicht funktioniert, ja. Weil ich habe ihm einfach auch mal die Möglichkeit gegeben, das Ganze auszutesten. Ich hab ihn einfach gefragt, ich sage, probiere es doch bitte einfach mal aus und versuch, ob ich überhaupt die richtige Partnerin bin oder ob du dich bei einem Mann wohler fühlst. Ach, das hast du damals schon gesagt? Ja. Das hast du damals gesagt, das ist ja interessant. Das heißt, da musst du doch schon irgendwie eine Witterung gehabt haben. Sagt man das doch nicht. Nein, also ich meine, es gibt ja immer Gründe. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann hat es ja auch oft psychische Gründe. Und da hat er wahrscheinlich dann ganz, ganz empört das von sich abgewiesen? Nein, er ist darauf eingegangen. Er hat sofort jemanden kennengelernt, er hat auch sofort eine Beziehung gehabt. Das habe ich dann 4 Wochen mitgemacht, dann so mehr oder weniger mit Nervenzusammenbruch abends weinend im Wohnzimmer zusammengebrochen. Ach so, aber jetzt sind wir schon wieder in der Zeit, als es dir dann gesagt hatte. Nicht ganz. Nee, ganz früher war das. Da war schon mal ein Kontakt mit einem Mann und das hatte er dir auch erzählt. Da war unser Sohn relativ klein und da habe ich gesagt, du überleg doch mal, es ist so lange nichts gewesen und du hast auch nicht das Bedürfnis. Meinst du denn überhaupt, dass ich die richtige Partnerin bin? Versuch es doch mal. Hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil du gerade gesagt hast, er hätte vor 3 Jahren dir das erst offenbart. Nein, aber damals hat er gesagt, als er das dann beendet hat, diese kurze Beziehung, und ich ihn dann gefragt habe, wie war das jetzt für dich? Da habe ich dann zur Antwort bekommen, es hat mir genauso wenig gebracht wie mit dir. Oh, das ist in doppelter Hinsicht, finde ich das unglaublich. Es ist, finde ich, eine Beleidigung so für dich, verletzend. Und es ist zudem dann auch eine dicke Lüge wahrscheinlich gewesen. Ich weiß noch nicht mal, ob das eine Lüge war, sondern ich glaube einfach, wenn du im Kopf dir das so verbietest. Ja, kann sein. Du hast recht, Dann kannst du das natürlich auch mit einem Mann nicht genießen. Und von daher war für mich einfach dieser Aspekt da, wie schade, er kann seine Sexualität weder bei einem Mann noch bei einer Frau leben. Ich verstehe. Weil er einfach impotent ist. Ja. Und das ist für mich kein Grund, einen Mann zu verlassen, der sonst liebenswert ist. Tja. Liebe Marie, das war ein trauriges Beispiel, was lange Schweigen bewirken kann. Danke für deine Offenheit und dass du angerufen hast. Ja, gerne. Und ich hoffe, dass es nicht mehr zum Schweigen führt, weder bei uns noch bei anderen. Das hoffe ich auch sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Unser Thema, falls ihr gerade reingezappt sein solltet, heißt Schweigen. Ich möchte gerne mit euch über das Schweigen sprechen. Habt ihr schon mal sehr lange geschwiegen? Habt ihr einen Partner gehabt, der aus irgendwelchen Gründen irgendetwas sehr lange verschwiegen hat? Wir haben es gerade schon gehört. Oder schweigt ihr vielleicht, um eine Schuld zu vertuschen? Eine eigene Schuld oder die Schuld eines anderen Menschen? Oder setzt ihr vielleicht das Schweigen auch als Waffe ein? Oder umgekehrt, hat man die Waffe Schweigen schon mal gegen euch eingesetzt? 0800 220 50 50 und weiter geht es mit der Melanie. Melanie ist 21, morgen. Ja, hallo. Hallo Melanie, Thema Schweigen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Kriegen wir schon gebacken. Also erstmal ein tolles Lob an die Sendung und ans Team. Vielen Dank, sehr nett. Also das Thema ist ja Schweigen. Mhm. Und ich habe einen Freund, mit dem bin ich 3 Jahre zusammen. Mhm. Und seine Eltern wissen nichts von mir. Die Eltern von ihm wissen nichts von dir. Warum nicht? Also, als wir uns am Anfang kennengelernt haben, war alles relativ in Ordnung. Ich war auch früher richtig dick. In den 3 Jahren habe ich 50 Kilo abgenommen. Holla! Von wie viel auf wie viel runter? Von 140. Von 140 auf 90. Auf 90 und dann habe ich nochmal abgenommen und jetzt bin ich bei 80. Wow, Kompliment. Wie hast du es geschafft? Sport, Ernährung umgestellt. Also und harte Disziplin. Ja. Keine besondere Diät, aber Disziplin. Ja, habe ich nämlich gemacht, weil meine Eltern damals auch gesagt haben, mach das besser, weil jetzt sind wir, wenn man älter wird, kommen dann die Probleme. Ja, natürlich. Und so. Respekt, muss ich erstmal nochmal ganz klar sagen, Melanie, wirklich ganz toll. So, das ist jetzt in der letzten Zeit so passiert. Du hast kräftig abgespeckt. Ja. Während du mit deinem Freund zusammen warst. Ja. Mhm. Ich habe es jetzt nicht für ihn getan, sondern für mich. Mhm. Und ja, jetzt ist Folgendes, seine Eltern wissen nichts von mir. Frage war, warum wissen die überhaupt nichts von dir? Also die beantworte ich jetzt, ich bin ein bisschen noch aufgeregt. Also, da ich ja früher dick war, denke ich mal, er schämt sich deswegen. Ach so. Und ich wiege ja jetzt 80 Kilo, bin 1,80 groß und ich bin seiner Meinung nach fett. Immer noch. Immer noch. Er sagt zu dir, er glaubt, dass du fett bist. Also das sagt er mir knochentrocken ins Gesicht. Hat aber die Beziehung mit dir angefangen, als du 140 Kilo gewogen hast? Ja. Und das war für ihn damals okay und er hat dich so akzeptiert, wie du warst? Eigentlich ja. Also das fing ja jetzt, seit 2 Jahren ist es ja so, dass ich ihn auf seine Eltern auch anspreche und dann kommt nichts. Und dann sagt er so, ja, bald. Ja, und so hat sich's jetzt hinausgeschoben. Und du glaubst wirklich, dass der Grund darin besteht, dass du damals viel zu dick warst und heute immer noch zu dick für ihn bist, um dich bei den Eltern vorzustellen? Ja, das denke ich schon. Wie war denn das damals, als ihr zusammengekommen seid? Da ist da schon nach so den ersten paar Wochen oder paar Monaten kommt das Thema, komm, wir gehen mal zu den Eltern. Was hat er denn da gesagt und wie hat er das begründet, dass du nicht mitgehen könntest? Ja, also am Anfang, ich habe ihn ja meinen Eltern vorgestellt. Das war kein Problem gewesen. Und dann habe ich so gesagt gehabt, ich so, jetzt hast du meine kennengelernt. Ich würde doch mal gerne deine kennenlernen. So, genau. Habe ich nach einem halben Jahr hatte ich das gesagt gehabt. Ja, und er sagte so, ja, bald, ändere ein bisschen dein Aussehen. Ach, da fing er schon an mit dem Aussehen. Ja. Da fing er schon an. Dann habe ich das auch gemacht. Auch erstens wegen meiner Ausbildung damals, die ich hatte, die habe ich aber abgebrochen als PTA. Mhm. Aber jetzt bin ich in der zweiten Ausbildung, die mache ich dieses Jahr zu Ende. Sehr gut. Ja, meine Eltern hatten ja dann wegen ihm den Verdacht, ich hätte wegen ihm die Ausbildung abgebrochen. Er hat schlechten Kontakt mit meinen Eltern dadurch. Und meine Mutter hat kurz vor Weihnachten bei seinen Eltern angerufen. Und hat gesagt gehabt, ja, wissen Sie was, Ihr Sohn trifft sich mit meiner Tochter, kennen Sie die? Warum ist das alles so heimlich? Warum sieht man die nicht zusammen in der Stadt? Und ja. Und wie haben die reagiert? Die Mutter war geschockt. Das glaube ich, die wusste ja gar nichts, ne? Ja, seine Mutter war komplett geschockt gewesen. Die hat ihn nach dem Telefonat mit meiner Mutter auch zur Rede gestellt. Und so da habe ich mir erhofft, dass das auspackt. Ja, und was hat er da? Und er hat Nein gesagt. Er hat gesagt, die kenne ich nicht. Er hat boah, gesagt, ist das krass, Melanie. Ist das krass. Ja. Ist das krass. Ist das heftig. Und das mache ich so lange jetzt schon mit. Woher kannten denn deine Eltern überhaupt, die Eltern von ihm? Also das Problem, mein Vater arbeitet selbstständig und hat seine Firma in der Stadt, wo er wohnt. Ja. Meine verstorbene Cousine, die letztes Jahr gestorben ist, die hat dort gewohnt, wo er wohnt. Ach so, eine Straße weiter. Okay, ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall, die haben rausgekriegt, wie die heißen und wo die wohnen und haben dann entsprechend die Telefonnummer auch ausfindig gemacht. Ja, genau, aus dem Telefonbuch. So, jetzt hat er zu dir tatsächlich, er hat dir sogar zugegeben, dass er dich verleugnet hat bei seinen Eltern. Ja. Er hat zu dir gesagt, nee, ich habe das abgestritten. Ja. Das lässt du dir gefallen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich liebe ihn ja. Ich weiß auch, dass er mich liebt. Das weiß ich auch. Das glaube ich nicht. Aber das Hin und Her, das geht mir langsam völlig auf den Keks. Ich kenne seine ganzen Freunde. Sogar zu seinen Freunden sagt er, er kennt mich nicht. Ja, aber die müssen das doch längst geblickt haben. Wenn ihr 3 Jahre zusammen seid, müssen die Freunde doch mitbekommen haben, dass ihr zusammen seid. Denke ich mir auch. Und wenn sie mich mal treffen, die Freunde von ihm, und hast jetzt einen Freund, ich so, ja, habe ich ja wer, und ich tue es dann ihm zuliebe, sage ich dann so, ja, so kennt ihr nicht. Also du lügst auch noch für ihn? Ja. Also wenn dich jemand anspricht aus seinem Kreis, seid ihr zusammen, sagst du, nein, wir sind nicht zusammen? Ja, genau. Mensch, Melanie, das ist alles nicht in Ordnung. Das ist, also wirklich, ich finde einmal, das darfst du nicht mitmachen. Und ich finde, dass du da, also im Sinne von, dass du dich selbst auch noch verleugnest. Mensch, Mädchen, hab doch mal ein bisschen Selbstbewusstsein. Du bist doch eine selbstbewusste junge Frau. Allein deine Leistung, dass du das geschafft hast, dich runterzuhungern von, ist schon so eine dolle Sache. Und es fängt jetzt wieder an, dass ich auch aufgehört habe mit dem Essen, weil mich das sehr runtermacht. Und ich war auch kurz davor, zu seinen Eltern zu gehen. Und morgen muss er seine Weisheitszähne rausholen. Und da habe ich mir schon überlegt, da er dann nicht sprechen kann und so, dass ich da dann seine Eltern anrufe und mich nach ihm erkundige. Und dass ich die Karten auf den Tisch lege. Ja, eigentlich schon. Aber weißt du, eigentlich muss er das machen. Eigentlich muss er es machen. Eigentlich er, ja. Und wenn er dich, du hast das gerade so übergangen. Du hast mir gesagt, ja, der liebt mich. Da, ja. Da habe ich zu dir gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Weißt du, wenn der Typ wirklich zu dir stehen würde, dann würde der natürlich in der Öffentlichkeit auch zu dir stehen und vor seinen Eltern. Der schämt sich ja für dich. Er steht überall, also wenn wir bei mir, ich wohne in einer anderen Stadt, 20 Kilometer entfernt von ihm, wenn wir uns treffen, gehen wir mit meinen Freunden raus. Alles ist in Ordnung, wunderbar. Ja, vor deinen Leuten, aber nicht vor seinen Leuten. Auch von meinen Eltern. Ja, ja, aber nicht von seinen Leuten. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Ja, und meine Eltern sehen das auch. Was sagen die denn zu der ganzen Geschichte? Ja, ich habe nicht so großartigen Kontakt zu denen. Einmal, da ich ja meine erste Ausbildung abgebrochen habe. Mhm. Und jetzt bin ich in der Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe. Dieses Jahr schließe ich es ab. Gut, das muss jetzt aber auch wirklich durchziehen, ne? Ja, auf lass jeden ich das Fall. Muss ich das irgendwie entmutigen durch diese ganze Geschichte, ne? Nee, das also, mache ich nicht. Du hast allen Grund, eine selbstbewusste junge Frau zu sein. Du hast das einmal geschafft, was dein Körpergewicht anbelangt. Du hast die erste Ausbildung geschmissen, okay, kann passieren, hast aber direkt eine neue angefangen und ziehst die durch. Das ist alles toll. So, jetzt kannst du auch einfordern von deinem Freund, dass er sich zu dir bekennt. Wenn er sich nicht zu dir bekennt, dann sag Tschüss und das war es dann auch. Weil er ist meine erste große Liebe, er ist mein erster Freund. Melanie, mach dir doch mal klar, was das bedeutet, wenn der 3 Jahre dich verleugnet. Dann schämt er sich für dich. Dann denkt der, die sieht scheiße aus. Ich sag's mal so ganz, ganz, ganz plump, aber so ist es. Das habe ich ihm auch gesagt. Wenn du mich scheiße findest, dann sag es mir. Ja. Aber das Problem ist... Ja, hat er ja fast schon gesagt. Er hat ja zu dir gesagt, du bist immer noch zu fett. Ja, wie er das noch sagt. Und wenn wir so Fernsehen gucken, ja, spielt er an meinen kleinen Speckröllchen. Ich habe ganz kleine, das ist nicht viel. Mein Gewicht müsste zwischen 70 und 75 Kilo sein. Weißt du, ich würde den für ein Ultimatum stellen. Ich würde da gar nicht selbst hingehen an deiner Stelle zu den Eltern. Ich würde dem für ein Ultimatum stellen. In der nächsten Woche klärst du das alles auf, sonst sind wir getrennte Leute. Das hatte ich nämlich auch schon vor. So wäre es das Allerbeste. Weißt du, das ist auch irgendwie ein bisschen demütigend, dass du denn da hingehst und musst dich selbst vorstellen bei den Eltern. Nein, stell ihn klar vor die Bedingung. Entweder alles oder gar nichts. Schluss aus. Keine Diskussion mehr. Nach 3 Jahren gibt es nichts mehr zu reden. Gar nichts mehr. Ja, also, weil mich macht das schon sehr fertig. Verstehe ich. Jetzt auch in 2 Monaten an meine Prüfungen ran muss. Eben. Und da will ich eigentlich einen klaren Kopf haben. Ich habe ihm geholfen, als er seine Ausbildung zu Ende letztes Jahr gemacht hat, habe ich ihn unterstützt, alles. Und also Melanie, ich habe dir erstmal meine Meinung gesagt. Da musst du jetzt handeln, das darfst du nicht mit dir machen lassen. Und ich wünsche dir für dieses Handeln viel, viel Frauenpower. Das musst du durchziehen. Ja? Sollte ich mal besser machen. Ja. Viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Okay, danke. Lass es nicht mit dir machen. Alles Liebe. Okay, tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Und hier ist die Lena. Lena ist 24. Guten Hallo. Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen, Lena. Hallo, guten Morgen. Wir reden über Schweigen. Ja, und dazu ist mir dann auch was eingefallen, als ich gerade vor dem Fernseher saß. Ja. Und zwar ist es bei mir so, dass ich selektiv mutistisch bin. Selektiv mutistisch, das erklärst du uns. Ja, Mutismus ist benutzt man vor allem in der Kindererziehung. Also ich bin ausgebildete Erzieherin. Und Mutismus ist, wenn ein Kind oder ein Mensch eigentlich körperlich sprechen kann, aber nicht sprechen kann, also rein psychisch gesehen nicht sprechen kann. Also organisch kann er sprechen, aber er spricht einfach nicht. Genau, er schweigt. Aber er spricht einfach nicht. Und selektiv mutistisch bedeutet dabei, dass man in bestimmten Situationen nicht sprechen kann. Und das betrifft dich? Das betrifft mich, genau. Dass du in bestimmten Situationen einfach kein Wort rauskriegst? Genau, so ist es. Welche Situationen sind das? Also besonders äußert sich das in Familiensituationen. Ich vermute mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, dass es aus meiner frühen Kindheit kommt. Was sind das für Familiensituationen? Vor allem Familienfeiern, wenn so alle beisammen sitzen, ach, so Weihnachten, Geburtstagsfeiern. Also gar nicht mal irgendwelche Konfliktsituationen, sondern sogar schöne. Nee, so ganz normal. Also jeder Weihnachten, normale Mensch. Also Heiligabend, Familie, wie groß ist eure Familie? Oh, nicht groß, so 10 Leute ungefähr. Na, immerhin, hast du Geschwister? Nee, habe ich nicht. Nee. Also auch wenn du allein zu deinen Eltern unterm Weihnachtsbaum sitzt, mit denen zusammen, kannst du nicht sprechen? Mit meiner Mutter geht es, aber wenn es so, also ganz besonders fällt es mir halt auf bei meiner Tante, die, wie gesagt, also ich vermute mal, dass ich da aus meiner frühen Kindheit mal irgendwie ein Trauma weg habe, dass sie mir vielleicht sehr oft über den Mund gefahren ist oder mich nicht hart ausreden lassen. Also ich vermute, dass es daher kommt. Also nehmen wir mal an, es gibt ein Kaffeetrinken, zweiter Weihnachtsfeiertag, nachmittags, ihr sitzt alle am Tisch, ein paar Leute aus der Verwandtschaft, so auch die Tante. Man redet, was man so plaudert in der Kaffeerunde und du kannst nichts erzählen. Genau. Gar nichts. Du kannst nicht übers Wetter sprechen, nicht über deine Geschenke, über gar nichts. Nein, über gar nichts. Und auch wenn ich angesprochen werde, dann, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, dann hat man wie ein Brett vom Kopf. Wenn man dich dann fragen würde, Lena, was hast du denn zu Weihnachten geschenkt bekommen? Könntest du nicht antworten? Dann müsste ich wahrscheinlich erst mal 10 Minuten nachdenken, wie ich das denn jetzt genau formuliere oder was ich denn jetzt eigentlich überhaupt sagen will. Ist das dann in dem Moment eine Stresssituation für dich? Ja, absolut. In dem Moment, wo du angesprochen wirst oder schon in der Gruppe zu sitzen? Nee, in dem Moment, wo ich angesprochen werde. Also wenn ich daneben sitze und mir alles angucke und alles locker und easy ist, dann habe ich überhaupt kein Problem. Aber sobald jemand mich persönlich anspricht... Aber die Angst musst du doch dann immer haben, weil in so einer Runde sprechen sich alle doch schon mal irgendwie an. Da musst du doch ständig in Angst dann leben. Gleich kommt eine Frage. Genau, ja, so im Prinzip. Also ich versuche mich dann schon sehr rauszuziehen. Andererseits wissen die anderen das ja, dass du so dich verhältst. Das also ich hab meine Ausbildung jetzt beendet als Erzieherin, habe ich ja eben gesagt. Mhm. Und ich habe es mit meiner Mutter mal besprochen, weil ich das auch so für mich irgendwie so ein bisschen im Reinen haben wollte, wenigstens mit meiner Mutter. Mhm. Und als ich ihr das erzählt habe, hat sie am Telefon gesessen, also wir wohnen relativ weit auseinander. Mhm. Und da hat sie wirklich am Telefon gesessen und hat geweint. Weil sie hat das nie wahrgenommen, dass es so ist. Ja, aber das wundert mich aber total. Wie kann die Mutter das nicht wahrnehmen, wenn die Tochter bei Familienfeiern nicht redet? Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie meine Mutter und auch meine Tante und mein Onkel, wie die einfach aufgewachsen sind. Bei denen war das total normal, dass da ein bisschen schrofferer Umgang war und dass dann eben auch mal so ein paar... Achso, die fanden das fast schon normal, wenn die dich was gefragt haben und du hast nicht geantwortet? Ja, nee, normal nicht, aber eher so dieses auch schroffe Anreden, das war für die normal. Aber wie ich damit umgehe, das war nie normal. Und das hat die nie, ich frag's nochmal, deine Mutter jetzt nie stutzig gemacht, dass du dann nie geantwortet hast? wenn ich so drüber nachdenke, ich glaub, das hat sie nicht wahrgenommen. Merkwürdig. Finde ich ganz merkwürdig. Weil das war, wie lange hast du das schon? Du hast es schon seit Kindesbeinen an? Ja, also ich glaube, extrem ist es geworden, so mit 14, 15, wenn man dann auch so gerade in die Pubertät kommt und sowieso wegen jedem kleinen Fitzelchen total eingeschnappt ist. Okay, dann sind ja immerhin dann da fast 10 Jahre schon vergangen, wo ihr das hätte auffallen müssen. Ja, im Prinzip schon, ja. Ist es hauptsächlich in Familiensituationen oder auch in Arbeits- oder in Beziehungskonstellationen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, bei der Arbeit auch nicht? Nee, bei der Arbeit auch nicht. Mhm. Also Familie? Ja. Das ist mein großes Thema und das auch, wovor ich wirklich regelmäßig auch Angst habe, wenn ich nach Hause fahre. Und der Hauptschwerpunkt geht hin zu dieser Tante? Ja, das hört sich jetzt doof an. Ich will auch nicht sagen, sie ist jetzt von allem schuld, weil das ist sie nicht. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, die sind eben einfach anders aufgewachsen. Da war dieser schroffe Ton eben einfach normal. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand das bewusst macht. Ich glaube, das macht niemand bewusst, aber so Sätze wie zum Beispiel, wenn mich dann jemand was fragt und ich habe nicht direkt geantwortet, dann, jetzt sag doch mal was. Oder wenn ich dann eben nichts gesagt habe, dann kamen eben so Sprüche wie, jetzt red doch nicht so viel, kommt ja keiner hinterher. So Sticheleien, weißt du? Man fühlt sich total in die Ecke gedrängt. Ich fühle mich dann wirklich in die Ecke gedrängt und so wie als wenn du musst jetzt, aber du kannst einfach nicht. Du bist ja quasi vom Fach, wie du gerade erzählt hast, aufgrund deiner Ausbildung und du hast auch diesen Fachausdruck gebraucht. Ja. Daraus schließe ich, dass du dich da schlau gemacht hast. Und man das kennt man das als Krankheitsbild in der Psychologie oder Psychiatrie sogar so? Das kann ich dir jetzt so hundertprozentig gar nicht beantworten, ob es wirklich als Krankheitsbild gilt. Mhm. Aber es ist als sage ich jetzt, Störung will ich es auch nicht bezeichnen. Weil als Phänomen. Ja. Als Krankheitsphänomen. Es ist schon bekannt. Mhm. Also es gibt ja, wie gesagt, diesen kompletten Mutismus, wenn man wirklich gar nichts mehr kann. Ja, genau. Und dann halt eben dieses Selektive noch dazu. Mhm. Das heißt, du kannst eigentlich damit ganz gut leben, mit Ausnahme der Familie. Ja, doch. Und ich kann auch sagen, also in ganz normalen Situationen, ich bin ja wirklich niemand, der jetzt rhetorisch total daneben läuft oder so. Nee, kann man nicht sagen. Das merkst du ja auch. Ich bin eigentlich offen und ehrlich und ich sage, was ich denke. Und das, also wenn du mich erleben würdest, du würdest denken, ich bin ein ganz anderer Mensch. Und das ist das, was mich dabei dann so verletzt, auf dass ich mich selber so sehe. So, man fühlt sich wie so ein kleines Kind. Weißt du, wie so ein, man fühlt so ein sich kleines, hilfloses Kind. Auch gedemütigt, ne? Im Prinzip schon, ja. Das bedeutet, dass eigentlich jede Familienfeier, jedes Geburtstagskaffee trinken oder wie ihr immer das auch zelebriert, für dich ein Horror ist. Ja, schon. Vorher schon. Ja, vorher schon. Hast du dich da mal mit einem Fachmann schlau gemacht? Warst du mal beim Arzt oder einem Psychologen, Therapeuten? Also ich war jetzt bei einem unabhängigen Psychologen. Das war eben eher so ein zufälliges Treffen. Und weil dieses Thema mich gerade so beschäftigt hat, haben wir da so zwischen Tür und Angel mal kurz drüber gesprochen. Aber ich war nie jetzt wirklich zu einer Sitzung. Wäre ja eigentlich interessant, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich fände ich, wenn ich mich so in dich hineinversetze, würde mich das motivieren, zu erforschen, was ist das, warum ist das so und wie überwinde ich das? Ja, der Psychologe hat damals zu mir gesagt, versuchen Sie doch einfach mal in dieser Situation, in der Sie sich dann befinden, einfach mal ganz locker was zu sagen. Mhm. Und dann habe ich mich in die nächste Familienfeier gesetzt und habe gesagt, okay, jetzt sagst du ganz locker mal was. Aber so locker war es überhaupt nicht. Nein, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Das ist anstrengend auch. Natürlich gibt es sicher Formen der Verhaltenstherapie, wo man sowas trainieren kann. Aber das geht eben nicht mal so mit einem kleinen Ratschlag. Ne? Ja, genau. Der Ratschlag wäre dann schon von meiner Seite, dich da mal schlau zu machen, welche Therapie für dich die beste wäre und einfach mal sowas anzugehen. Ja. Wenn du gerne noch eine Beratung von meiner Psychologin haben möchtest, biete ich es dir gerne an. Ja, wäre auf jeden Fall, Das könnte man auch machen. Und dann kannst du ja selbst entscheiden, wie du dann das angehen willst und wirst. Ja, fände ich eine gute Idee. Habe ich so, muss ich sagen, noch nie gehört, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Hoffe, dass du es in den Griff bekommst und irgendwann dann sehr selbstbewusst auf die Familienfeiern gehen kannst. Ja, ich hoffe es auch. Lena, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, das gebe ich nur gerne zurück. Danke sehr. Alles Gute, du legst auf und du wirst von Anja zurückgerufen. Alles klar. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Und unser Thema heute Nacht heißt Schweigen. Schweigen. Hier ist Tine. Tine ist 36. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo Tine. Oh, jetzt bin ich so aufgeregt. Dass du am liebsten gleich schweigen würdest wollen. Ja, genau. Nix da. Jetzt wird gesprochen. Okay, ja, also bei mir geht es darum, dass ich halt mit meinem Freund zusammenlebe und der ein ganz notorischer Schweiger ist. Ah. Ja. Wie lange lebt ihr zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Das, was deine Vorsprecherin da eben gesagt hat mit diesem Mutismus oder so, das könnte ganz gut auf ihn passen, so, aber habe ich jetzt gerade das erste Mal gehört. Also selektiver Mutismus, habe ich so auch noch nie gehört. Beschreib mal, wie das bei ihm ist. Ach, er ist absolut und total gehemmt. Er traut sich überhaupt nichts. Er macht alles mit sich selber aus und wenn wir Streit haben, dann schweigt er auch mal stundenlang. Ja, wir haben auch schon den ganzen Tag geschwiegen, dass er mich völlig ignoriert hat und sich einfach auf sein Sofa legt und nichts mehr macht. Und also er ist auch gehemmt, selbst dir gegenüber? Ja, absolut. Geschweige denn anderen Leuten gegenüber? Ja. Er hat so kaum Kontakte zu anderen Menschen. Wie alt ist er? 41. Was macht er vom Beruf? Er ist Kabelmonteur. Und ist da wahrscheinlich auch so ein Außenseiter dann unter den Kollegen, wenn er da so viel schweigt? Nee, eigentlich ja nicht. Also ich denke mal mit seinen Arbeitskollegen und so, da hat er inzwischen eine Basis gefunden. Da hat er auch ein bisschen Selbstvertrauen geschöpft, weil ihm der Job eigentlich ganz gut gelingt. Okay, dann reden die vielleicht hauptsächlich so über die Arbeit, die Probleme in der Arbeit, genau. Fußball oder sowas und dann war's das. Fußball. Ja, genau. Da kann man die Jungs mit knacken, ne? Ja. Mit Fußball, ja. Genau. Ja. Aber wenn er nach Hause kommt und es mal irgendwie ums Eingemachte geht, dann ist Schluss. Im Moment ist unsere Beziehung so auf der Kippe, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Ich kann damit nicht umgehen. So. Ich bin eigentlich ein durch und durch kommunikativer Mensch. Ich denke mal, man kann alles lösen, man kann über alles reden und da beiße ich bei ihm auf Granit. So. Also, das ist beschreib doch mal so ein Problem, was du versucht hast, sprachlich anzugehen und da ist dann nichts passiert. Hast du so ein Beispiel aus der letzten Zeit? Naja, Beispiele gibt es da zuhauf. Mein Auto ist letztens kaputt gegangen. Und wir hatten da eine ganz tolle Lösung gefunden, das zu regeln, aber die Reparatur, die war halt viel zu teuer und da habe ich gedacht, naja, dann könnte man ja ein bisschen billigeren Motor holen oder was. Und da ist er total sauer drüber geworden. Ich glaube, er hatte immer Angst, dass er nichts wert ist. So. Wobei, das wundert mich jetzt sehr, das Auto ist kaputt, das ist doch wieder ein Männerthema. Da kann man reden, auch Männer, klar, das macht man so und so und so und so. Naja Gott, die Reparatur findet halt bei jemand anders statt und da muss ein bisschen mit dem Geld geknapst werden und so und so teuer wie die Werkstatt das haben will, das ist das Auto gar nicht mehr wert. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns doch einen billigeren Motor besorgen. Internet ist groß, meine Güte. So. Und da hat er so furchtbar drauf reagiert, so, das war jetzt erst mal vor ein paar Tagen und jetzt bin ich wirklich drauf und dran, die ganze Beziehung zu schmeißen, weil ich es nicht mehr aushalte. Man muss doch zusammen Lösungen finden können. Moment, seit dieser Autogeschichte vor ein paar Tagen redet er nicht mehr? Ja, jetzt habe ich mal gesagt, ruf mich mal nicht an. Er ist ja sowieso auf Montage halt. Aber ihr wohnt zusammen, ne? Das wir leben zusammen, Ich bin hier im Haus und mache alles. Aber jetzt habe ich immer noch nicht richtig kapiert, was hat ihn denn jetzt da so verärgert? Weil du gesagt hast, wir besorgen einen billigen Motor? Ja, wahrscheinlich einfach nur die Tatsache, dass ich mit seiner Lösung nicht einfach so zufrieden war. Ach so, er wollte es so machen und jetzt kommst du an. Ja, genau, und hat wieder was Besseres oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich denke, er fühlt sich da immer total als minderwertig oder so. Und so wahrscheinlich in 1000 anderen Sachen auch, wo es vielleicht um emotionale Dinge geht, wird es noch komplizierter. Ach ne? Ja, natürlich. Schlaft ihr miteinander? Eher selten. Und wenn ihr miteinander schlaft, wie ist es? Es ist immer gleich. Es ist immer so, wie er das kann und nichts. Könnte mir vorstellen, wenn du da anfängst, mit ihm drüber sprechen zu wollen, geht gar nichts, ne? Ach, das habe ich so oft schon versucht. Das hat jedes Mal ist aus einem Drama ausgeartet. So mittlerweile traue ich mich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil er halt immer gleich zumacht. So, ne? Ich weiß nicht, was er hat. Ich habe schon oft genug gesagt, er soll mal zum Psychologen gehen. Ich meine, ich bin selber in Therapie. Ich bin so ein bisschen Burnout-Patient und habe ein bisschen Borderline-Kram und so. Versuche mich halt wirklich in den Griff zu kriegen und er vegetiert da einfach immer vor sich hin, macht nur seine Arbeit und sonst überhaupt nichts. Und das kotzt mich halt an, auf Deutsch gesagt. Es gibt ja in der Gehirnforschung so Thesen, dass wirklich das männliche Gehirn nicht so konstruiert ist, dass es so viel spricht. Ja, dass er Mädels gerne schnattert und gerne spricht. Nein, lieber Jürgen, das hat mit knattern, überall. Nein, nein, ich meine es nicht despektierlich. Entschuldigung, nein, nein. Nein, nein. Aber dass es so ein bisschen angelegt ist, so ein bisschen. Ich will es nicht entschuldigen, weiß Gott nicht. Nee, ich wollte das auch noch sagen. Ich meine, ich bin das ja gewöhnt, dass Männer recht schweigsam sind. So. Mhm. Aber wenn es dann echt mal um die Beziehung geht oder so, da muss man doch mal irgendwie mal auf so einen gemeinsamen Nenner kommen. Mhm. So, jetzt bist du aber so, hast du mittlerweile die Faxen so dicke, dass du fast denkst, ich stelle das im Moment echt in Frage. So, ich weiß nicht, wofür ich noch kämpfen soll. Wenn er mich sowieso nur als Gegner sieht, dann macht das doch gar keinen Sinn. Das heißt, er wäre auch nie und nimmer ein Typ, zu einer Paarberatung zu gehen. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Ja. Allein der Vorschlag wäre schon eine Unverschämtheit. Der Vorschlag, der war schon da und das ist überhaupt nicht auf den Ohren gestoßen. So, nee. Was hält er denn davon, dass du in einer Therapie bist? Findet er wahrscheinlich doof, ne? Oder? Nee, er meint, wenn es mir hilft. Ach so. Ja, es ist halt kurz und knapp so. Also ein ganz in sich verschlossener Mann, mit tausend Problemen, an denen man, und keiner kennt ihn, er hat wahrscheinlich auch keinen allerbesten Freund, mit dem er spricht, ne? Niemand. Er macht alles mit sich alleine aus, alles frisst er in sich hinein und man weiß gar nicht, was da in seinem tiefen Kern alles los ist. Genau. Schwieriges Problem. Ist wahrscheinlich auch, wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast, und über so viele Jahre, 4 Jahre, ne, seid ihr zusammen, sagst du. Ja. Wahrscheinlich auch gar keine Chance, da an den ranzukommen. Boah, ey, mach mir Mut. Ja, Tine, was soll ich dir sagen? Soll ich sagen, das ist... Ja, nee, ist schon klar. Es könnte natürlich sein, wenn er merkt, wie ernst es ist, dass wenn du die Beziehung in Frage stellst. Ich weiß nicht, hast du das schon ausgesprochen? Ich habe einmal gesagt, ich ziehe wieder aus und hat Argument, dann geh doch. Das ist dann seine Art, damit umzugehen. So. Mhm. Er macht dann die Schotten dicht und geht voll auf Abwehr und ja, dann geh doch. Wäre dem das dann auch eigentlich egal, wie schätzt du sein? Ich weiß es nicht. Oder das ist ihm ja leid? Das, was ich mich immer frage, ob er mich überhaupt wirklich liebt. Also ich gehe nicht davon aus, dass er was anderes hat oder so. Das nicht. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich lieben kann. Wenn mir jemand sagen würde, dann geh doch. Und ja, ich normalerweise würde, geht man dann. Ja, nein, das wäre so ein Abturner. Ja. Das wäre so ein Abteil, würde ich, also, wenn das nicht nur so im Streit dahingesagt wäre, kann man ja auch mal so dahin sagen, ne? Aber wenn man so merkt, dass jemand das ernst sagt, ja, dann geh. Da hätte ich wenig Motivation, noch groß was zu machen. Das war irgendwie vor 2 Jahren oder so. Ich meine, wir haben eine ziemlich schwere Geschichte hinter uns, also. Ich hoffe, ihr habt keine Kinder. Nee, haben wir nicht. Das ist schon mal ganz gut. Nee. Tine, wahrscheinlich kannst du die Sachen auch viel besser mit in deiner Therapie besprechen. Naja, der sagt immer, ich soll mich auf mich konzentrieren. Ja, gut. Man soll auch nicht zum Egomanen werden durch eine Therapie. Ne? Das ist nur auch Quatsch. Aber ehrlich, so wie du es mir gerade geschildert hast, klingt das nicht sehr hoffnungsvoll. Was willst du noch tun, außer es immer wieder versuchen? Und wenn du nur mit dem Kopf gegen die Betonwand rennst, muss man irgendwann sagen, nee, komm, dann renne ich nicht nochmal dagegen. Ja. Normalerweise wäre das die Konsequenz. In der Hoffnung, dass der junge Mann dann vielleicht ein bisschen wach wird und kapiert, was er verliert. Tja, Tine. Das ist wirklich unangenehm, wenn man mit so einem kolossalen Schweigen ständig konfrontiert ist in der Beziehung, ist das grauenhaft. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Auf jeden Fall. Es ist ja noch fast einfacher, sich mit jemandem zu zoffen und man weiß, woran man ist, als wenn man da in so einen Schweigenebel hineinspricht. Ne? Ach, hör bloß auf, ey. Ja, ja. Ich wünsche dir, dass du die richtige Entscheidung triffst. Aber du musst wahrscheinlich bald irgendwas machen, sonst wirst du da todunglücklich. Ja, meinst du halt auch, ne? Ja, vermute ich mal, wie du es geschildert hast. Liebe Tine. Lieber Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Schweigen sollte vielleicht auch mal ein wenig mehr Julia Siegel. Ich wollte es nur noch mal so sagen. Ich gucke es ja immer noch. Heute war es ja wieder ganz schlimm. Mein Gott, war es heute schlimm. Heike, 43, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Heike. So. Ja, also bei mir ist es wegen meinem Mann. Mhm. Wir sind seit 18 Jahren verheiratet und seit 3,5 Jahren haben wir Probleme und und er möchte halt nicht drüber reden und schweigt. Was sind das für Probleme? Der ist vor 3,5 Jahren krank geworden, Hodenkrebs. Mhm. Und dann ist er aber wieder geheilt worden und seitdem habe ich das Gefühl, dass es bei ihm im Kopf, also dass es noch eine Kopfsache ist und seitdem läuft auch bei uns nichts mehr. Keine Sexualität? Nein, gar nicht. Obwohl er durchaus könnte, ne? Ja, das ja. schon. Mhm. Und ich habe ihm auch Zeit gelassen. Mhm. Irgendwann habe ich dann angefangen, mit ihm drüber zu reden. Und dann hat er abgeblockt. Dann habe ich nach einer Zeit habe ich ihm dann einen Brief geschrieben mit meinen, ja, was mich stört und was ich für Bedenken habe. Mhm. Hat aber auch nichts geholfen. Hat er reagiert auf den Brief? Bitte? Hat er auf den Brief reagiert? Er hat reagiert, aber nicht so, wie ich wollte. Also er hat gesagt, ich soll ihm Zeit lassen. Mhm. Habe ich ja auch, aber es wurde nicht besser. Mhm. Ja, und dann war mir das irgendwann mal auch egal. Ich habe mich damit abgefunden. Ist denn die Sexualität das Hauptproblem? Am Anfang nicht, aber jetzt in letzter Zeit schon. Mhm. Was heißt in letzter Zeit? Also ich habe jetzt vor 3 Monaten jemanden kennengelernt und seitdem weiß ich eigentlich, was mir vorher gefehlt hat. Ach so, das heißt, du hast eine Affäre? Ja. Du hast Sex mit einem anderen Mann? Ja. Und dein Mann weiß das nicht? Nein, ich weiß es nicht, ob er das weiß. Also das ist auch wieder, wo ich denke, er schweigt vielleicht drüber, obwohl er es vielleicht vermutet. Weil ich habe mich in den letzten 3 Monaten total verändert. Also ich habe ein bisschen abgenommen. Ich kleide mich ein bisschen besser und pflege mich wieder mehr. Mhm. Und ich glaube, der merkt das einfach. Mhm. Und das Problem ist halt, dass ich mich in meine Affäre jetzt verliebt habe. Ah, also es ist nicht nur Sex? Ja. Ja. Und die Affäre sich in dich auch? Ja. Ja. Ist die Affäre frei oder auch verheiratet? Er ist frei. Ist frei. Genau. Das heißt, jetzt wird es eng für deinen Mann. Genau, genau. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das Schweigen noch schlimmer wird. Und jetzt weiß ich nicht, merkt er was oder vermutet er was? Und ja. Jetzt schweigst du ja auch. Ne? Ja. Du verschweigst ihm ja etwas ganz Gravierendes. Ja, ja klar. Aber ich habe so oft versucht, mit ihm drüber zu reden und da ging nichts. Und jetzt denke ich mir halt, dann mache ich es ja auch. Ja. Also jetzt habe ich auch keine Lust mehr drüber zu reden, was wir für Probleme haben. Das verstehe ich schon. Aber ja. Ich meine, du kannst nicht so verfahren, wie du mir, so ich dir. Es wäre schon gut, wenn du bald ihm sagen würdest, was da los ist, dass da ein anderer Mann ist. Ja, aber ich habe Angst, dass ich ihm damit wehtue. Ja, das ist dann so. Ja. Ansonsten hast du Angst vor seiner Reaktion vielleicht auch. Ja, das auch. Und vor allem, ich denke mir, der hat vor 3,5 Jahren schon so viel mitgemacht und jetzt geht es ihm wieder gut und jetzt komme ich und dann weiß ich auch nicht. Ja. Sicher. Wie ist denn der Umgang jetzt, bevor du deine Affäre kennengelernt hast? Wie hast du eigentlich die Affäre kennengelernt und wo? Durch einen Chat. Ah ja, das heißt, du bist initiativ gewesen und geworden und bist in einen Chat gegangen und hast dich... Also ich bin da eigentlich rein, um mich abzulenken. Und das war eigentlich nicht geplant, dass ich jemanden suche. Und das hat sich einfach ergeben. Ach so. Gut, aber dann hast du es dann ja auch mitgemacht und dich darauf eingelassen. Ne? Genau. Ja. Bevor du in den Chat gegangen bist, abgesehen von diesen Problemen wegen der Sexualität, wie war der Umgang denn sonst zwischen euch? War er zärtlich, hat er dich umarmt und ist nur kuschelt? Gar nichts. Ist Nein, alles weg. Und vor seiner Krebserkrankung, war das alles normal und gut? Das war alles normal und gut. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir auch eine gute Ehe haben. Und dann nach der Krankheit haben wir eigentlich wie Bruder und Schwester gelebt. Hm. Das kann natürlich, klar, nach so einer schweren Erkrankung kann das natürlich eine seelische, schwere Folgeerscheinung sein, die er vielleicht dann auch hätte behandeln lassen müssen, dass er sich da einen Fachmenschen hätte suchen müssen. Ja, deswegen habe ich auch so oft versucht, mit ihm drüber zu reden, aber er hat es ja abgeblockt. Und er war auch in der Kur und da hat er auch mit einer Psychologin drüber geredet und alles. Und jedes Mal, wenn er kam, hatte sich wieder ein bisschen bemüht, also mir gegenüber, aber nicht auf der sexuellen Weise, sondern einfach mit dem Verhalten und nach ein paar Wochen war das wieder weg. Mhm. Du weißt auch nicht, soweit hat er nicht gesprochen, ob er denn so generell sexuelle Gelüste hat und Sehnsüchte, weißt du das? Also ich glaube, im Moment hat er das nicht, ne? Also das ist ihm jetzt egal, er weiß... Er ist sich ziemlich sicher, dass ich immer da bin und ich glaube, das Ding gar nicht so weit, dass es mal auseinandergehen könnte. Nee, ich meine, glaubst du, dass er diese Gelüste und Sehnsüchte hat? Befriedigt er sich selbst, weißt du das? Achso, das weiß ich nicht, ne. Mhm. Wäre ja mal interessant, ne, zu wissen, ob diese psychische Impotenz so allgemein bei ihm da ist, aufgrund des Schocks vielleicht, der Erkrankung könnte ja sein, oder ob sich das ausschließlich auf dich bezieht. Ja, aber ich könnte auch mit ihm gar nicht drüber reden. Würde er gar nicht sagen. Da blockt er ab. Nee. Ja. Aber das ist jetzt was ganz Einschneidendes. Jetzt ist daraus etwas entstanden, nämlich du hast einen Freund. Genau. Und du hast dich in den Freund verliebt, weil dir da was gefehlt hat und weil er dicht gemacht hat und sich nicht bemüht hat, mit dir zusammen dieses Problem zu lösen. So kann man sagen. Richtig, ne? Ja, wie denkst du dir das denn, wie das jetzt weitergehen soll? Ja, also wir haben auch eine Tochter und die ist 15. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die nicht hätte, wäre ich schon lang weg. Mhm. Ist auch eine klare Aussage, ne? Eine klare, ja. Harte Aussage. Ja. Wie oft triffst du dich mit deinem Freund? Ein bis zweimal in der Woche. Und was sagst du deinem Mann, wo du dann bist? Da ist er schaffen, das geht schon. Das geht schon, das fällt gar nicht auf. Dann ist er auf der Arbeit und du... Ja, also ich muss sagen, ich gehe auch oft weg mit Freundinnen und das, so. Da hat er auch was nicht dagegen, also von dem her fällt es nicht auf. Also ich glaube, dass eine 15-jährige Tochter alleine kein Grund sein darf, bei einem Mann zu bleiben, Heike. Ja. Du bist unglücklich in der Beziehung. Ich glaube, dass du und ihr das mit eurer Tochter sehr gut hinkriegen könntet, wenn das ordentlich gelöst wird. Ich finde, hier steht in erster Stelle dein ehrliches Leben und dein wirkliches Empfinden. Wenn du dich jetzt verliebt hast, die Liebe hat immer recht. Du hast dich jetzt verliebt. Ja. So, und es ist sogar noch herführbar, warum du dich verliebt hast, wie das so gekommen ist. Also wäre der nächste Schritt es schon ihm, auch wenn es ihm weh tut, aber vielleicht tut es ihm ja gar nicht so weh. Vielleicht ist es ja für ihn sogar auch eine Erleichterung, wenn er irgendwie denkt, gut, wir lösen das als Ehe auf und versuchen einen ordentlichen Kontakt miteinander zu haben. Könnte ja auch sein, weiß ich nicht. Ja, das muss ich jetzt mal machen, Denn für ihn ist das ja auch eine bedrückende Situation, könnte ich mir vorstellen. Da ist eine Frau, die hat eine Erwartungshaltung, und jetzt wittert er vielleicht sogar noch irgendwas anders? Weiß ich nicht, vielleicht wittert er es? Also ich weiß nicht, ich habe mir das schon oft gedacht. Ich glaube, dem ist es eigentlich egal, weil er kommt auch nicht auf mich zu und fragt, ob mir was fehlt oder so. Der akzeptiert es und ich habe immer das Gefühl, der ist froh, wenn ich nicht drüber rede. Also weiß auch nicht. So, wenn der dich so behandelt, dann muss er auch die Wahrheit aushalten können, dass du nur einen Freund hast, finde ich. Aus Rücksicht auf ihn, auch wenn er eine schwere Zeit hinter sich hatte, das muss man alles respektieren, da hast du recht. Aber ich finde, dann muss man jetzt auch dann mit der Wahrheit auf den Tisch. Okay. Du tust dir nur Gutes damit. Ja, das auf jeden Fall. Das? Und ich möchte auch auf den Neuen gar nicht verzichten. Also durch ihn habe ich ja auch erst wieder erfahren, was mir eigentlich die ganze Zeit gefehlt hat. Ja. Und das möchte ich schon nicht vermissen. Ja. Ich höre schon raus, dass es dich erwischt hat. Ja. Liebe Heike, ich wünsche dir alles Gute und regel dein Leben so, dass du mit gutem Gewissen und mit geradem Rückgrat da stehen kannst. Okay, alles Gute. Dank, tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Ach, jetzt haben wir schon 57. Hier war nämlich, ich habe das nicht richtig gesehen hier auf meinem Computer. Ganz kurz, Paul, 51, guten Morgen. Ja, hallo. Paul, guten Morgen. Morgen. Ja, können wir noch ganz kurz reden? Ja, noch können wir machen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Leg los. Wenn ich eine Sendung höre, da kann ich natürlich nicht sagen, dass Schweigen Gold ist. Ich habe vor 20 Jahren mal was getan, was meine Mitmenschen gar nicht toll fanden. Ja, was denn? Ich habe einen Schweigetag eingelegt. Einen Schweigetag? Einen Schweigetag, konsequent, den ganzen Tag. Vor 20 Jahren, da warst du 31, warst du da schon in einer Ehe, einer Beziehung? Ich bin in der Ehe, ich war da auch eine Beziehung, ich habe auch eine Arbeitsstelle, ich habe Kollegen, ich habe Mitmenschen. Ich habe einfach nicht geredet. Und hast du denen das vorher angekündigt? Nein, habe ich eben nicht. Dann ist es natürlich gemein. Ja, klar. Ja, Thema ist zu Ende. Kannst du mir das erzählen? Wie haben die darauf reagiert? Furchtbar, entsetzlich. Also vor allen Dingen interessant ist, dass die Leute die Schuld bei sich suchen. Ja, also, aber, dass die sagen, hab ich dir was getan? Was ist los mit dir? So, wenn die gefragt haben, hab ich dir etwas getan? Was ist los mit dir? Hast du geschwiegen? Ich muss sagen, ich habe das ein bis drei Mal so gemacht in 3 Jahren. Hm. Und beim ersten Mal habe ich noch genickt, ja und nein. Später habe ich noch nicht mal da mehr drauf reagiert. Aber ich meine, Schweigetag finde ich nicht schlecht. Aber es ist ein bisschen gemein, wenn man das vorher nicht ankündigt. Warum? Ja, weil die Mitmenschen ja völlig irritiert sind. Eben, das war ja ein bisschen auch Sinn der Sache. Ach so. Ich habe mich dabei beobachtet, ich habe die Leute beobachtet. Das war also wirklich eine wunderbare Erfahrung. Also nicht für die Leute. Der Grund war, könntest du es auf einen Nenner bringen, warum du das gemacht hast? Ja, ich bin manchmal anders als die anderen. Ich hatte schlechte Laune und habe für den Tag einfach beschlossen, ich rede heute kein Wort mit niemandem. Ach so, ein bisschen aus Trotz so. Aus Trotz gegen die Welt. Genau, und anschließend war ein schönes Spiel, was mir den ganzen Tag unheimlich Spaß gemacht hat. Ich verstehe. Ich vermutete schon einen großen spirituellen Hintergrund, dem war aber nicht so. Nein, überhaupt nicht. Aber ich mach's auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine schöne Erfahrung. Das ist ja nett von dir. Die Mitmenschen sind dann doch ein bisschen irritiert. Ich freue mich, dass wir noch kurz haben sprechen können. Ja, gut, okay. Und du schweigst nie wieder so unangekündigt. Ja, vielleicht hören wir uns mal. Ne? Alles Gute, tschüss. Gute Nacht. In der Technik, Axel Dülmer, morgen 1 Uhr. Macht's gut, gute Nacht, tschüss.